نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser unterrichtster Pfarrer habe ich schon Deutsch, Barakallahu fikum. Wir machen weiter mit dem Buch des Handels oder des Kauf und Verkaufes von Subul al-Salam, Erklärung von Bulugh al-Maram, und wir sind bei Hadith 811, Kapitel 7, Babu al-Sulh. Der unterrichtster Pfarrer habe ich schon Deutsch, bitte ein bisschen Geduld. باب الصلح. قد قسم العلماء الصلح أقساما: صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح بين المتقاضين، والصلح في الجراح كالعفو على مال، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق. وهذا القسم هو المراد هنا، وهو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح. بارك الله فيكم. الصلح المقصود فيه طبعا هو إما التراضي أو تنازل أحد الطرفين عن حق من حقوقه لعدم إكمال مسألة قضاء بين اثنين، وغالبا يكون ذلك في الخصومات. يعني في الخصومة يكون الصلح، لأنه إذا ما كان في الخصومة فما يسمى صلحا، ما يسمى صلحا إنما يسمى اتفاقا إلى غير ذلك. واختلف أهل العلم في قضية الصلح، هل فيها تنازل عن حق بغير تراضي أم تنازل عن حق بتراضي إذا كان في خصومة بين الاثنين. وأما الفقهاء إن تكلموا على الصلح فيقصدون بذلك الصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق. يعني في ملك أو في حق وصار فيه خصومة بين اثنين، فيتنازل أحد الطرفين عن شيء له، بحيث أنه إما يتنازل أو يتفق في القضاء، وهذا من أبواب القضاء أصلا، هذا من أبواب القضاء. ولكن ساقه المؤلف هنا لأن فيه مسألة الأملاك والحقوق، وهو يتكلم عن باب البيوع، لأنه في البيوع قد تحدث خصومات كثيرة سواء في البيع أو في الشراء، ولا بد عند الخصومة إلى الرجوع إلى القضاء أو إلى القاضي، بحيث أنه يحكم لأحد الطرفين أو يكون هناك تراضي بين الطرفين. بارك الله فيكم. Das wird hier über Bab al-Sulh gesprochen. Al-Sulh, das ist eine Vereinbarung oder Güteverhandlung zwischen zwei Seiten. Das kann zwischen Muslim und Nicht-Muslim sein, zwischen zwei Eheleuten sein, das kann zwischen zwei Gruppen sein. Eine Gruppe macht Unrecht und eine Gruppe hat Recht. Das kann zwischen zwei Leuten sein, die bei einem Richter sind, oder dass man etwas auf etwas verzichtet von Vermögen, was man bekommt, weil das will Schmerzgeld oder Schmerzensgeld, dass man darauf verzichtet. Oder das kann auch natürlich bei einem Problem sein, bezüglich Vermögen und Rechte, Verteilung. Und das ist hier, was hier gemeint wird. Wir reden jetzt in diesem Kapitel über etwas, was normalerweise mit dem Gericht Urteil zu tun hat. Das ist eher für die Richter hier, was wir behandeln, und das nicht für jede Person. Aber die Richter natürlich, die fragen die Leute, ob sie mit einer Vereinbarung mit Gütevereinbarung zufrieden sind. Manchmal sollen sie zufrieden sein, manchmal auch nicht, weil der Richter das entscheidet. Und wenn die beiden Seiten dann mit der Entscheidung einverstanden sind, dann kann man das annehmen. Das heißt, wir reden über ein Kapitel, normalerweise wir reden über Handel, über Kauf und Verkauf. Und bei Kauf und Verkauf kommt es öfter zu Problemen. Oder kommt es öfter zum Gericht, dass wir damit der Richter verhandelt, wie die Sache ist. Eine Person hat etwas gekauft, ist damit nicht zufrieden, die andere Person sagt, doch, ich habe alles, meine Rechte, ich habe ihm alles gegeben, was er will. Der andere sagt, nein, du hast mir das nicht gegeben. Und da gibt es eine Behauptungsseite und eine Seite, die angeklagt ist. Und da muss man sozusagen manchmal eine Vereinbarung treffen, dass man sich in der Mitte trifft, so sagt man heutzutage. Und das ist hier gemeint in diesem Zusammenhang. Allah ta'ala ala wa a'lam. Hadith. الحديث الحادي عشر بعد الثمانمائة عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة وهو صحيح بارك الله فيكم هذا الحديث فيه مسألتان الأولى في أحكام الصلح وهو أن وضعه مشروط فيه المراضاة بقوله جائز أي ليس بحكم لازم يعني طرفان اختصما واختلفا فعرض عليهم صلحا يقول لهم هذا الصلح فهو جائز ليس بواجب أن يقبل قد يقول طرف لا أنا ما أقبل لأنه أنا عندي حق أكثر فما أقبل بهذا الأمر جائز أي ليس لازم وإن لم يرضى به الخصم وهو جائز كما ذكرنا بين مسلم وغير مسلم بين المسلمين أنفسهم ولا شك بارك الله فيكم أن ظاهر النص واضح فيدل على عموم صحة الصلح سواء قبل اتضاح الحق أو بعده يعني حتى لو كان الحق للطرف الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الزبير رضوان الله عليه ورجل من الأنصار اختلفا على الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اسقي يا زبير نص وأعطيه يسقي ثم اسقي فالأنصاري ما قبله مع أنه الحق للزبير أن يسقي كاملا ثم يعطي للآخر فقال له إن قلت هذا فالحق هو أولا أن يسقي كاملا فإذا الزبير ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لك هذا الحق وكذا فأراد أن يصلح بينهما فيتنازل طرف عن الآخر فمع أنه الزبير ما وضح له أول الأمر فلا بأس بهذا ولكن قيل أن الصلح ليس مع الإنكار يعني ما يكون صلح إذا في إنكار لطرف من الأطراف ولكن طالما أنه قبل بالصلح فلزم ذلك عند القاضي وطبعا اختلف أهل العلم في هذه المسألة لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه يعني إلا إذا هو طاب عنه نفسه فهذه المسألة الأولى أما المسألة الثانية المسلمون على شروطهم أي إذا اشترط المسلم على المسلم شرطا ووافق عليه فكان عليه الأداء إذا كان من أهل الإيمان والتقوى يعني إذا اشترط شرط خلاص انتهى أما أنه يشترط شرطا ولا يؤديه فهذا يعني قد عصى، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، إلا شرطا حرم حلالا، يعني شرط ما يكون فيه حلال إنما يكون فيه شيء حرام. مثلا يشترط عليه شيء ويقول له أنا أشترط عليك كذا ولكنك تسرق أو تزني أو تفعل، فهذا ما يجوز الشرط لأنه فيه حرام، لأنه فيه حرام، فذاك هذا ما يجوز. ولكن عموما الأمر دل على مسألتين: الصلح. تبي ما معنى الصلح؟ اختلفت أنت وجارك على قطعة أرض بينكما، فالأصل هي لك. مثلا نقول هي 9 أمتار وهي لك أصلا، تترك 2 له، فأنت وافقت وهو وافق انتهى، هذا صلح يسمى، مع أنه أنت حقك 9. فلك أمران، إما أن تقول ما هو وافق أنا أريد 9، أو أنك توافق. فإذا وافقت على الصلح خلاص انتهى، ولكن الطرف الآخر إذا كان يعلم أنه هذا حقك بقيت في ذمته، بقيت في ذمته ويوم القيامة تأخذ حقك منه. فهذا هو بالنسبة لي الصلح. بارك الله فيكم. حديث أخت وندت إلف فن عمر ابن عوف المزني دست البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت جوتة فهندلونك oder Güte, Vereinbarung zwischen Muslimen ist erlaubt, außer eine Vereinbarung, die Halal verbietet oder Haram erlaubt. Halal verbietet oder حرام erlaubt ist verbietet oder verboten ist erlaubt. Und die Muslime müssen ihre Bedingungen an ihre Bedingungen festhalten, außer eine Bedingung, die verboten ist erlaubt oder erlaubt ist verbietet. Das hat jetzt bei Tirmidhi, und er hat gesagt, sahih. Manche Gelehrten sagen, diese Überlieferung wäre schwach, aber diese Überlieferung ist authentisch, weil das von verschiedenen Versionen überliefert worden ist. Und Ibn Hibban hat das auch als sahih eingestuft von Abi Huraira überliefert. Und zwar, barakallahu fikum, das geht in dieser Überlieferung um 2 Themen. Erstmal um eine Vereinbarung, Gütevereinbarung zwischen 2 Seiten, das können Muslime, nicht Muslime sein, aber hier, das geht um Muslime, weil der Prophet sagte, Güteverhandlung oder Gütevereinbarung zwischen Muslime ist es erlaubt. Und von der anderen Seite, das geht um Bedingungen, was man gestellt hat oder Voraussetzungen, dass man sich daran muss. Das heißt, wenn jemand dir eine Bedingung gestellt hat und du bist damit zufrieden, dann musst du daran festhalten und du musst auch das praktizieren. Du kannst nicht jetzt ein Wort geben und dann sagen, nein, ich ziehe das zurück. Das geht nicht. Außer, dass das Haram erlaubt wird oder durch diese Bedingung Haram erlaubt wird oder erlaubt ist, verboten wird, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Was meinte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit, oder was bedeutet eigentlich As-Sulhujja ist bei den Muslimen? Ist klar, dass man eine gute Verhandlung oder zum Beispiel eine Vereinbarung trifft zwischen 2 Seiten, das ist in unserer Religion klar, in Ordnung. Aber er meinte hier, barakallahu fikum, dass es nicht Pflicht geworden ist. Das bedeutet, 2 Seiten haben Streit. 2 Seiten haben Streit. Und der Richter sagt ihnen, okay, Güterverhandlung, du kannst das lassen und du kannst das nehmen und legen wir den Streit beiseite. Eine Seite sagt, nein, das akzeptiere ich nicht. Das ist dein Recht. wenn du nicht akzeptierst. Und deshalb sagt er, das ist erlaubt. Weil es sein kann, dass du etwas von deinem Recht oder auf dein Recht verzichtest. Und deshalb sagt er, es ist erlaubt, das ist keine Pflicht. Es ist nicht Pflicht, beim Richter zu sagen, okay, ich akzeptiere das Ergebnis von Güterverhandlung. Güterverhandlung ist, dass beide Seiten kommen zum Richter und der Richter versucht zu vermitteln zwischen beiden Seiten, damit der Streit bei der Seite gelegt wird, ohne Richterspruch. Das wird ohne weiteres Gericht, ohne Zeugenvernehmung und ohne, sagt man, Hauptverhandlung. Also Schiedsgericht. Oder? Wie? Ja, es ist alles Schiedsgericht, aber das ist so ungefähr wie Schiedsgericht. Aber hier das Problem ist bei den Gelehrten, was sie hier besprochen haben diesbezüglich, ist diese Güterverhandlung oder diese Vereinbarung richtig, wenn auch eine Seite nicht alle Rechte kennt, was sie hat? Manche Gelehrten sagen, ja, das geht. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. gerichtet hat, zwischen zwei Leuten, zwischen Zubair ibn al-Awwam und einer von Ansar. Und der Ansari, sie haben zwei Grundstücke nebeneinander. Und das Wasser, ist näher zum Grundstück von Zubair. Dann kam Al-Ansari zum Propheten, der hat ihm gesagt, ja, Zubair, der lässt sein ganzen Grundstück bewässern und dann gibt er mir Wasser. Der Prophet sagte ihm, oh Zubair, mach zur Hälfte bei dir und gib ihm, dass er die Hälfte macht, und dann machst du die andere Hälfte und gibst du ihm die andere Hälfte. Zubair sagte, okay, wenn du das sagst, oh Prophet, kein Problem, akzeptiere ich. Die andere Person sagte, nein. Du hast so gerichtet, weil Zubair dein Verwandter ist. Der hat dem Propheten Vorwurf gemacht. Der Prophet sagte, du hast das gesagt, willst du jetzt aber die richtige Entscheidung eigentlich hören? Dann sagt er, ja. Dann hat er gesagt, Zubair, du kannst erstmal dein ganzes Grundstück bewässern und dann kannst du ihm Wasser geben. Deshalb sagen die Gelehrten hier, der Prophet sagte ihm, nicht, dass das dein Recht ist. Und er wollte die Sache sozusagen friedlich beilegen. Aber der Mann wollte das nicht. Manche Gelehrten sagen, das geht nicht, andere sagen, das geht schon. Also, dass eine Seite auf das Recht verzichtet. Das geht hier um eine Vereinbarung, Schiedsgericht, können wir sagen, Güterverhandlung zwischen zwei Seiten. Wenn auch eine Seite auf etwas verzichtet, was normalerweise ihr Recht ist. Aber das andere, was geblieben ist, dann ist es bei Allah subhanahu wa ta'ala und da wird man das bekommen. Andere Gelehrten sagen, nein, das geht nicht, dass man auf sein Recht verzichtet hier, wenn man sagt, nein, warum soll ich gezwungen werden, auf mein Recht zu verzichten? Weil der Prophet sagte, du darfst nicht Vermögen eines Moslems oder etwas von Vermögen eines Moslems nehmen, außer dass der Moslem damit zufrieden ist oder bestätigt hat. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, das geht hier um diese Sache. Warum in dem Buch des Handels? Weil das ist das meiste. Es geht um Geld zwischen den Leuten. Und die meisten Leute, die mögen das Geld. Die mögen das Vermögen. Deshalb gibt es Probleme. Ja? Das andere ist, das zweite Thema in diesem Hadith, das geht um Bedingungen. Zum Beispiel, du stellst eine Bedingung in Kauf und Verkauf. Oder allgemein. Die andere Seite muss sich daran halten, wenn man damit einverstanden war. Aber außer, dass etwas von Bedingungen das Erlaubte verbietet oder das Verbotene erlaubt. Das geht nicht dann. Man kann das nicht. Zum Beispiel, man kann dir nicht sagen, okay, ich gebe dir Geld, wenn du von mir Geld ausleihen willst, aber du machst deinen Bart weg. Oder ich gebe dir Geld, wenn du lügst. Oder wenn du betrügst. Das darf man nicht. Allah Ta'ala ala wa ala. Damit ihr versteht, was bedeutet das? Zwei Seiten haben einen Streit. Der Richter versucht, das friedlich beizulegen, indem auch eine Seite vielleicht auf das Recht, auf ihr Recht verzichtet. Wa an Abi Hurairata, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, la yamna' jarun jarahu an yagriza خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكنافكم أو أكتافكم متفق عليه. هناك رواية أخرى من حديث ابن عباس عند أحمد وعبد الرزاق لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره. يا أخوة القصد أنه إذا كان في حدود بين جارين ويحتاج الجار مثلا أن يضع خشبة عند جاره فيجوز هذا ولا يمنعه لأنه حق للجار فذلك لما أراد الضحاك ابن خليفة أن يسوق خليجا له في أرض محمد بن مسلمة فما أراد الآخر فقال له عمر فقال والله ليمرن به ولو على بطنك أن هذا من حقه. القصد هنا بالخشب يعني شيء صغير فلو احتاج الجار إلى شيء ولا بد أنه يمر على أرض الآخر فلا بد يعطيه ومثاله مثل هذه الخشبة. وقال أهل العلم لا بد أن يكون بالتراضي يعني يتراضوا في هذا الباب والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال لهم سأضعها بين أكتافكم أي هذه السنة سأبلغكم إياها حتى لو ما رضي بها الناس رضوان الله عليه أبو هريرة. بارك الله فيكم. حديث أختون دات سويف أبو هريرة رضوان الله عليه أتصيت دات البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت أي نخبة darf nicht seinem Nachbar verbieten ein Holzstück in der Grenze oder in der Wand zwischen ihnen zu stecken. Abu Huraira sagt, warum wollt ihr das nicht annehmen? Bei Allah, ich werde dieses Wort zwischen euren Schultern werfen. Ihr sollt damit zufrieden sein. Was bedeutet diese Überlieferung? Diese Überlieferung bedeutet, wenn zwei Nachbarn Grenze haben und eine Person braucht etwas Kleines von der anderen Nachbar, weil das unbedingt braucht, zum Beispiel der wird eine Wand bauen oder einen Zaun. Und ihr braucht etwas, zum Beispiel einen Platz von einem Stock, sage ich jetzt. Oder ihr braucht zum Beispiel einen Kanal, damit er Wasser bekommt. Und ihr braucht etwas unbedingt. Und man sagt heute Wegerecht. Dann muss man ihm das geben. Und zur Zeit von Umar ibn Khattab, ein Nachbar, wollte das von dem anderen nehmen, der andere wollte nicht. Umar sagte ihm, das wird gemacht, auch wenn das über dein Bauch ist. Das bedeutet, wir werden das zwingen, weil das unbedingt ist. Denke mal zum Beispiel, es gibt fünf Leute und eine Person ist in der Mitte und die anderen vier sind um ihn. Und er hat keine andere Möglichkeit. Der muss doch Wasser bekommen oder der muss Wegerecht haben. Deshalb muss jemand ihm das gewähren. Wenn man auch auf sein Recht zum Teil verzichtet. Aber dann macht man das mit Vereinbarungen. Das heißt, man vereinbart diese Sache, wie man das macht. Und Abu Huraira sagte, ich werde dieses Wort zwischen euren Schultern sozusagen werfen, damit sie diese Sunna kennen. Das heißt, ein Nachbar hat Recht bei seinem Nachbar, indem er die sage ich jetzt, Existenzmöglichkeiten bekommt, mindestens. Nach Vereinbarung zwischen den beiden. Wallahu ta'ala ala wa'ala. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه العصا ما يأخذها إلا بغير طيبة نفس منه وأخرج الشيخان من حديث عمر لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه يعني لو في ماشية في الصحراء مثلا وشفتها أنت وهي لغيرك ما تستطيع تحلبها إلا بإذن وكذلك عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده بلفظ لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا يقول هذا الذي يفعله البعض مثلا يأخذ من أخيه متاعا أو شيئا ويخبيه يقول له ما أعطيك هذا ما يجوز لا مازح ولا جد لأنه ما يكون هذا إلا بطيبة نفس لأنه هذا بارك الله فيك هذا لأخيك وليس لك فذلك العصا ما تأخذها إلا بطيبة نفس ومع أنه العصا شيء ما له قيمة كبيرة هي عصا حتى هذه ما تأخذها إلا بطيبة نفس والحلب يعني إنسان يريد يحلب ماشية موجودة ما يفعل إلا بإذنه وكذلك ما يأخذ متاعا لأخيه إلا بإذنه هذا أنه ما سيأخذه يخبيه أو كذا ما يجوز إلا بطيبة نفس ما طيبة نفس يعني ما في نفسه شيء في إعطائه للآخر وقال أهل العلم أنه هنا في إجماع وقالوا أنه هنا محمول على الأمر محمول على التنزيه يعني المسألة تنزيهية المسألة تنزيهية في هذا الباب والله تعالى أعلم وأعلم بارك الله فيكم von Abi Humayd al-Sa'idi sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte es ist verboten dass einer Stock von seinem Bruder wegnimmt, ohne dass der Bruder damit zufrieden ist, dass der andere etwas von ihm nimmt. Du darfst nicht etwas von deinem Bruder nehmen, außer dass er mit dir zufrieden ist. Das bedeutet, er ist zufrieden, dass du von ihm was nimmst, auch wenn das ein Stock ist. Das ist die Bedeutung in diesem Zusammenhang. Das habe ich bei Ibn Hibban al-Hakim. Und es gibt noch eine Überlieferung von Umar. Man darf nicht ein Kamel oder ein Schaf überhaupt, ein Kamelstute oder Schaf, melken von einer Herde, außer mit Erlaubnis des Halters. Und es gibt noch eine Überlieferung. Man darf nicht Sachen oder eine Sache von seinem Bruder wegnehmen, nicht als Spaß und nicht wirklich ohne sein Erlaubnis. Also diese Sache, dass man etwas wegnimmt oder steckt man oder versteckt man und da sagt man, wir spielen, das geht nicht. Wenn er nicht zufrieden ist, wenn dein Bruder nicht zufrieden ist, dann darfst du das nicht wegnehmen. Auch wenn das ein Stock ist. Der soll zufrieden sein damit. Manche Gelehrten sagen, es ist klar, es ist Konsens hier. Sagen aber, das ist eigentlich, das wird, es gibt ein paar Sachen, die man natürlich nehmen kann von seinem Bruder, weil das ganz normal ist. Und hier das Hadith, da haben wir gesagt, es geht um besseres Verhalten. Aber allgemein, in unserer Religion, wenn dein Bruder nicht zufrieden ist, mit dem, dass du von ihm was wegnimmst, dann darfst du das nicht machen. Dann darfst du es nicht machen. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang zu verstehen, Barakallahu fikum. Das heißt, diese Sache, was manche Leute heute machen, indem sie zum Beispiel was von dem anderen wegnehmen und die wollen gucken und sowas ohne Erlaubnis der Halter oder Inhaber, das ist alles verboten in unserer Religion. Allah Ta'ala ala wa ala. Babu al-Hawalati wa-Dhaman. Babu al-Hawala wa-Dhaman أو الحوالة والضمان حقيقتها عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة واختلفوا فيها هل هي بيع دين بدين رخص فيه وأخرج عن النهي عن بيع الدين بالدين أو هي استيفاؤه وقيل هي عقد إرفاق مستقل ويشترط فيها لفظها ورضا المحيل بلا خلاف والمحال عند الأكثر والمحال عليه عند البعض وتماثل الصفات وأن تكون في شيء معلوم ومنهم من خصها بالنقدين دون الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى. الحوالة هي من الإحالة. إنسان استدام الآخر دين، تبع إنسان استدام الآخر دين، أنا أخذت منه شيء وأجا طالبني فقلت له ما عندي ولكن اذهب إلى فلان وخذ دينك منه، فذهب إليه فقال هو أخذ منك 100 وقال لي آجيك، فهو يعطي، فأنا أحلت عليه مع أنه هو الدين علي أنا، فأنا أحلت عليه، فهذا يجوز في ديننا لا بأس به، ولكن بشيء معلوم وبتراضي، بشيء معلوم وبتراضي. هل هذا بيع دين بدين؟ ليس بيع دين بدين، ما هو بيع دين بدين، لأنه بيع الدين بالدين الكالئ بالكالئ فيه نهي، ما يجوز بيع مال بمال أو دين بدين. وقالوا هذا نقدين دون الطعام، لأن الطعام ما تستطيع تستوفيه، ولكن حتى في الطعام، لأنه إذا كنت تعرفه مثلا أنا أخذت منه كيلو من الرز، فأجي قال أعطيني كيلو الرز تبعي، دينت يعني كيلو من الرز، قال أعطيني كيلو الرز تبعي، قلت له روح خذ منه، فذهب إليه فقال هو أحالني عليك، فيعطيه الكيلو، ما في شيء أصلا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. وفي رواية أحمد فليحتل، فليحتل هنا مو معناته يحتال من الإحالة، يعني أنه تبعثوا للآخر، مو يجي يقول من احتال عليكم فاحتالوا، نسأل الله السلامة. يا أخوة مطل الغني ظلم، المطل هو المدافعة وهو تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، قادر يدفع المال ولكن ما يريد ويمطل يماطل يؤخر يؤخر يؤخر، فهذا ظلم. وتقدم معنا لي المليء وكذا، فتقدم معنا أن هذا الذي يماطل وعنده وما يعطي دينه فهذا يفسق، يكون فاسق والعياذ بالله، إنسان عنده وما يعطي. وهذا مر معنا بحديث رقم تكلمنا عليه المرة الماضية بارك الله فيكم، بحديث رقم 804 لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، تكلم فيه أنه هذا أخذ مالي وما يعطيني، فالغني الذي عنده، أما إذا كان عاجز فليس بظلم، عاجز ما عنده، ولكن هذا لا يعني يترك الأمر هكذا، أنا لا بد أن يفعل شيء. وإذا أتبع أحدكم على مليء غني عنده فليتبع، يعني واحد قيل له اذهب لفلان وخذ أحاله عليه فليفعل ذلك، فليفعل ذلك. وهنا شبهوا الحوالة بالضمان. بارك الله فيكم. كابيتل Von Al-Hiwala und Daman. Was bedeutet Al-Hiwala von Daman? Ich muss das natürlich auf Deutsch erklären jetzt mal. Al-Hiwala ist, das bedeutet Übertragung die Schulden auf eine andere Person. Übertragung der Schulden auf andere Personen. Ich habe von ihm 100 Euro genommen. Von ihm. Der kommt zu mir, der sagt mir, gib mir meine 100 Euro zurück. Ich habe gesagt, ich habe nicht. Aber gehst du zu dem Bruder, der wird dir geben. Und ich habe mit dem Bruder gesprochen. Der geht zu ihm, der sagt, die 100 Euro. Der sagt, ihm bitte. Nee. Manche Gelehrten haben gesagt, das ist eine Art Kauf und Verkauf von Schuld gegen Schuld. Das geht nicht bei uns. Das ist keine Art Kauf und Verkauf. Das ist nur, das ist Übertragung oder das wird, er vertritt mich in diesem Zusammenhang, bis ich später ihm geben kann. Ad-Daman, das ist wie Garantie oder Gewährleistung in diesem Zusammenhang. Gewähren. Gewähren oder Gewährleistung oder Garantie in diesem Sinne. Also ich sage, ich garantiere dir, dass er zahlt. Oder bürgen ist das auch. Die Bürgschaft. Zum Beispiel, wenn ich dir sage, okay, gib ihm die 100 Euro und wenn er nicht zahlt, dann werde ich dir geben. Dann habe ich hier garantiert für ihn. Oder ich habe gebürgt für ihn. Deshalb bin ich verpflichtet, wenn er nicht zahlen kann. Abu Huraira radhiyallahu anhu sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Matlul Ghani Zulm. Verzögern eines Reichen, seine Schulden zu begleichen, ist ungerecht. Und wenn jemand von euch auf eine andere Person angewiesen ist, dann soll er diese Anweisung annehmen. Auf eine Person, die reich ist, dann soll er das annehmen. Was bedeutet dieses Hadith, das bei Bukhari Muslim? Das Hadith bedeutet, wie ich schon erklärt habe, eine Person ist reich, der hat Geld und der hat Schulden gemacht. Und dann kommt man zu diesem Reichen, der sagt, ja, du hast von mir 1000 Euro genommen, ich möchte meine 1000 Euro zurück. Der Reiche hat Geld, der kann dir das geben. Der Reiche hat Geld und er kann dir das geben, aber was macht er? Der gibt das nicht. Und er sagt später, später, dann der dir nicht gibt. Der hat aber, der kann. Und der macht das nicht. Diese Person tut Unrecht. Und diese Person ist, wal-iyadu billah, ist sozusagen eine Person, die fasiq, als fasiq bezeichnet werden kann, weil er das nicht zahlt. Und wir haben schon bei Hadith 804 das besprochen. Layyul wajidi yuhillu irdahu. Das bedeutet, dass eine Person, die hat, die abbezahlen kann, Schulden abzahlen kann, und er macht das nicht, das erlaubt, dass man von ihm spricht, und das erlaubt auch, dass man, dass der Richter ihn bestraft. Das ist, wenn er hat. Aber wenn er wirklich nicht hat, und wenn er weg, das wird wirklich nicht hat, dann kann man nicht sagen, dass es der ist ungerechter oder der tut Unrecht. Er versucht. Und ich habe ein Beispiel gegeben voriges Mal. Eine Person zum Beispiel hat von dir 200 Euro genommen. Und du sagst, wo ist die Person so und so? Der ist im Urlaub. Wo im Urlaub? In Haiti. Was macht er? Wie viel kostet ein Urlaub? 2000 Euro. Uff. Ja, der könnte mir doch die 200, der könnte dir die 200 geben. Das ist so ein Beispiel. Der hat Geld und der fährt dicken Wagen, der kauft sich alles und der gibt dir dein Vermögen nicht zurück. Das ist ungerecht. Und diese Person nennt man Fasiq, Frevler ist diese Person. Wal-iyadu billah. Aber nachdem man von ihm verlangt hat und er gibt das nicht. Und wenn du zum Beispiel, du kommst zu ihm, sagst ihm, ich möchte mein Geld. Er sagt, nimm das von einem anderen, von Person so. Und die Person kennt das und er gibt das, es ist kein Problem. Allah Ta'ala alam. Wa an Jabir radiyallahu anhu qal, tuwfiya rajulun minna, faghassalnahu wa hannatnahu wa kaffannahu, ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يصلي عليه، فخطى خطى فقال عليه دين، عليه دين. فقلنا دين، فتحملها أبو قتادة فأتياه فقال أبو قتادة الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم، وبرئ منهما الميت. قال نعم، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا أخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت إذا أتوا بجنازة، أول ما كان يسأل، يعني ما كان يسأل على الصلاة وعلى هذه الأمور، كان يسأل مباشرة، لأنه أصلا كله كان يصلي في زمانه، حتى المنافقون كانوا يصلي، ما في أحد قاطع تارك صلاة. فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على، كان يسأل على ماذا، على الدين. فإذا علم أن رجل عليه دين تأخر. شو ديناران يعني، شو مكتب. بعض أهل العلم قالوا ثلاثة، احنا ما ورانا على ثلاث دنانير والآن ديناران، قالوا هي كانت دينارين ونص، فمنهم قال ديناران ومنهم قال ثلاثة، منهم قال لا كان دافع له واحد فبقوا اثنين. فتحملها أبو قتادة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي قتادة فقال له، يعني تعطيها؟ قال له نعم. قال له حق الغريم، وبرئ منهم الميت. خلاص صارت حق عليك، وهو برئ منها، وهو برئ منها. وفي رواية عن علي رضوان الله عليه أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام ليكبر، فقال هل عليه دين؟ فقالوا ديناران، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي بن أبي طالب هم علي يا رسول الله. اعلموا علي بن أبي طالب ما كان، كان فقير رضوان الله عليه، قال هم عليها يا رسول الله وهو بريء منهما. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له جزاك الله خيرا وفك الله رهانك. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة قال له ما صنعت الديناران؟ فقال له قضيتهما. قال الآن بردت جلدته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال على صاحب الدينارين، قال إني رأيت كيف قبره يشتعل عليه، يعذب في قبره مشان دينارين، فليأخذ أموال الناس كيف إذا مات والعياذ بالله، وهو لا يريد الأداء. نسأل الله السلام. فانتبهوا بارك الله فيكم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل، انتبه، المتوفى عليه الدين، فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. يعني كان إذا يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة عليه دين ما يصلي، وقل لهم صلوا أنتم، هو ما يصلي. فلما فتح الله عليه الفتوح، يعني لما صارت الفتوح، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعليه قضاءه. خلص. والرواية الأخرى واضحة، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي في بيت مال المسلمين. يعني أنه على المسلمين أن يوفوا دين الذي ترك. هذا بشرط، هذا بشرط. ما هو الشرط؟ أنه يكون يريد الأداء، وليس الذي يلعب بأموال الناس ولا يريد الأداء، نسأل الله السلامة. ثم الحديث الأخير وهو 17 بعد 800 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد. هذا حديث ضعيف، يعني ما تكفل في حد، يعني لا تصح الكفالة في أو الضمان لا يصح في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. هذا أمر ثاني تماما. لذلك بارك الله فيكم، ننتبه إلى هذه المسألة، ننتبه إلى هذه المسألة، أن الدين أمره خطير، الدين أمره خطير. فذلك يبتعد الإنسان عن الدين قدر المستطاع، ولا يلجأ إلى الدين إلا بحالة الضرورة القصوى، لأن الإنسان إذا مات وعليه دين يشتعل عليه قبره والعياذ بالله بهذا الدين، نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. حديث 815 816 817 Und zwar Jabir, Radwanallah Ali, sagte, ein Mann war gestorben. Ein Mann von uns war gestorben. Wir haben ihn gewaschen, wir haben ihn vorbereitet und mit Leichentuch gewickelt. Dann sind wir zum Propheten Muhammad s.a.w. gekommen, damit er Leichnamgebet verrichtet. Der Prophet hat ein paar Schritte gemacht. Dann sagte der Prophet, hatte Schulden. Der Verstorbene hatte Schulden. Dann haben sie gesagt, ja, 2 Dinar, das ist 2 Goldmünzen. Der Prophet hat nicht gebetet. Er wollte kein Leichnamgebet verrichten. Abu Qatada sagte, o Prophet, ich trage das. Ich werde das begleichen. Dann sagte der Prophet Muhammad, das ist ein Recht für den Gläubiger. Also derjenige, der diese 2 Dinar gegeben hat. Und der Verstorbene ist befreit. Abu Qatada sagte, okay. Na, der Prophet hat das Gebet verrichtet. Das habe ich, Barakallahu fikum, ist bei Ahmed und Abu Dawud al-Nasai und bei anderen auch. Das heißt, das ist sehr schlimm, dass man Schulden hinterlässt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala fragt nach den Rechten von den anderen. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht sein Recht. Und vielleicht verzeiht dir auch, was du mit dir selbst gemacht hast von Sünden. Aber eins wird nicht verziehen. Das ist das Recht von den anderen. Weil diese Leute Recht haben. Entweder verzichten sie drauf oder sagen sie, oh Allah, wir wollen unser Recht. Was wird passieren denn am letzten Tag? Das wird von deinen guten Taten weggenommen und ihnen gegeben. Wenn du keine guten Taten mehr hast, dann wird von ihren schlechten Taten genommen und dir gegeben. Und es kann sein, dass du in die Hölle gehst. Dadurch. Deshalb muss man aufpassen. Und bei Schulden, speziell Schulden, weil das kein leichtes Thema ist. Es gibt Leute, die leben auf Kosten von anderen, indem sie immer Schulden machen bei den anderen und die wollen nicht zahlen, nicht abzahlen. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat immer gefragt, ob die Person Schulden gehabt hat. Hat die Person Schulden? Betet der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht. Später hat der Prophet aber Qatada gesagt. Er hat ihm gesagt, was hast du mit den 2 Dinar gemacht? Der hat ihm gesagt, ich habe das abbezahlt. Der hat gesagt, du hast sein Haut verschont vor Feuer. Und in einer anderen Überlieferung sagt der Prophet Muhammad sallam, ich habe diese Person gesehen, wie sein Grab brannte wegen dieser 2 Dinar. Ali ibn Allah sagte, ein Leichnam kam zum Propheten, damit der Prophet das Gebet verrichtet. Der Prophet wollte Allahu Akbar sagen. Dann hat er gefragt, hat er Schulden? Dann haben sie gesagt, ja, 2 Dinar. Der hat gesagt, nein, ich bete nicht, betet ihr. Dann sagte Ali ibn Abi Talib, o Prophet, ich werde diese 2 Dinar tragen und der Verstorbene ist befreit. Dann hat der Prophet das Gebet verrichtet und er sagte ihm, möge Allah dir Gutes geben. Möge Allah dir Gutes geben. Deshalb, Barakallahu fikum, wenn man sagt, ich werde die Schulden übernehmen, dann ist der Verstorbene befreit. Aber wenn du das nicht abbezahlst, dann ist das sozusagen jetzt bei dir. Wenn du stirbst selber, dann trägst du das. Weil du das sozusagen angenommen hast, dass du bürgst. Und das ist Hiwala und Daman. Ich garantiere, dass ich gebe und ich habe die Schulden übernommen. Hadith 816, Abu Huraira radhiyallahu anhu sagte, zur Zeit von Propheten Muhammad kam man mit einem Leichnam zum Propheten. Der Prophet hat immer gefragt nach den Schulden. Hat diese Person Schulden und hat er etwas überlassen oder gelassen von Vermögen, dass man diese Schulden begleicht? Wenn man sagt nein, dann hat der Prophet kein Leichnamgebet verrichtet. Wenn man sagt Ja, es werden beglichen. Dann sagt der, dann betet der Prophet Muhammad sallam. Später, als der Prophet Muhammad sallam viele Länder befreit hat und die Muslime waren viel und die haben dann Vermögen gehabt, der Prophet sallam sagte, ich zu sagen, ich bin für die Gläubigen mehr als sie selbst. Wenn jemand stirbt und er hat Schulden, ich trage diese Schulden. Sallallahu alaihi wasallam. Aber das sollte man hier etwas verstehen. Das heißt, die Person, die wirklich Schulden begleichen wollte, und er hat keine Möglichkeit gehabt. Aber nicht der Person, die reich ist und die nicht abzahlen will und begleichen will. Weil der Prophet sagte, der die Gelder oder wer das Vermögen von den anderen nimmt, in der Absicht, dass man nicht zurückzahlt, dann wird Allah ihn brechen und bestrafen. Aber wenn eine Person wirklich Schulden macht und er will zurückgeben, wenn er das nicht schafft, dann wird Allah das übernehmen. Und das ist im Islam so. Eine Person hat Schulden gemacht, der stirbt, dann der Oberhaupt der Muslime muss diese Schulden übernehmen. Und der zahlt ihn. Das ist wie Insolvenz, dass der Staat das begleicht. Aber unter bestimmten Bedingungen. Nicht, dass jeder jetzt geht und sagt, es macht Schulden und der Staat. Dann wird das Salat. Darauf aufpassen. Die letzte Überlieferung, Amr ibn Shu'aib von seinem Vater, von seinem Großvater sagte, der Prophet Muhammad sallam sagte, La kafalata fi hadd. Es gibt keine Garantie oder es gibt keine Bürgschaft in einer Strafe oder Strafmaß. Das geht nicht, dass eine Person etwas gemacht hat, dann nimmt man die andere Person. Sowieso die Überlieferung ist schwach und schwache Überlieferung, barakallahu fikum, brauchen wir nicht zu behandeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم زي مثلا